Das Thema von heute ist Al-Thabat al-Haq, das Beharren auf die Wahrheit. Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, was unsere Zeit hier in Europa und weltweit angeht. Al-Thabat al-Haq, dass wir auf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sterben. Al-Thabat al-Haq, das Beharren, dass du beharrst auf die Wahrheit, die du verkündest, die du von Allah bekommen hast, bis du stirbst. Das ist An-Nasr. An-Nasr bedeutet der Sieg. Und jeder von euch kennt die Sure. Iza ja'a Nasrullahi wal-Fath. Wenn Allahs Sieg und Eroberung kommt und wenn du siehst, dass die Menschen in Scharen den Islam annehmen, was machst du? Wirst du aufstehen und sagen, bah, tolle Arbeit, wir haben tolle Dawa gemacht? Nein. Dann bitte Allah um Vergebung für deine Sünde. Ja? Das lehrt uns diese Sure. Und diese Sure war ein Abschied für den Propheten Muhammad a.s. Dass er auf die Wahrheit standhaft gewesen war, bis er gestorben ist. Und ich nenne euch nur ein kleines Beispiel. Von der Sira des Propheten a.s. lernen wir oder lesen wir über jemanden, der hieß Abu al-Walid. Abu al-Walid war ein angesehener Mensch in Quraysh. Die Anführer haben ihn zum Prophet Muhammad a.s. geschickt. Die wollten mit ihm verhandeln. Er hat ihm gesagt, ja Muhammad, du kommst mit einer neuen Religion, die keiner bis jetzt kennt. Du hast die Familien gespaltet. Du bist ein Hassprediger. Ja, du hast die Familien gespaltet. Abu al-Walid ist der Vertreter von Quraysh, Vertreter von Obama, nur damit ihr das versteht. Ja? Weil wenn wir über Abu Jahl reden, keiner von euch kann sich vorstellen, was Abu Jahl ist. Abu Jahl war der Anführer von Quraysh, von Saudi-Arabien. Abu al-Walid als Vertreter, als Bote für Quraysh, sagt zum Prophet Muhammad a.s., willst du ein Anführer werden? Wir sind bereit. Willst du Geld haben? Wir sind bereit, dir alles zu geben. Ja? Willst du Frauen haben? Wir sind bereit, dir die schönsten Frauen zu besorgen. Und wenn du krank bist, wir sind bereit, dir den besten Arzt zu bringen. Das war ein Deal, oder? Schön, oder? Also bessere Angebote gibt es nicht. Was hat der Prophet a.s. gemacht? Er sagte zu ihm, bist du fertig? Bist du fertig, ja, Abu al-Walid? Er sagte, ja, ich bin fertig. Und dann fängt der Prophet Muhammad a.s. eine Koran-Sure zu rezitieren, ja? Wo Allah über die Strafe von Ad und Thamud spricht. Und dann steht Abu al-Walid und macht seinen Mund, den Mund von dem Prophet a.s. zu und sagt ihm, lies bitte nicht weiter. Ja? Er hat angefangen zu zittern. Und er ging zu Quraysh weiter. Hat der Prophet a.s. mit ihm verhandelt? Im Islam gibt es keine Verhandlung. Im Islam gibt es keine Verhandlung. Es gibt Kafir und Muslim. Es gibt Scharia und Kufr. Ja? Das ist Islam. Es gibt kein grauen Islam. Man hat mich getadelt damals und gesagt, für ihn gibt es nur Schwarz und Weiß. Das ist Islam. Islam ist nur entweder schwarz oder weiß. Allah sagt im Koran, gibt es nicht. Entweder Kafir oder Muslim. Dazwischen gibt es nicht. Ja? Guck mal, Allah macht uns das Leben einfach. Und die Kuffar wollen uns das Leben grau und schwer machen. Ja? Er hat mit ihm gar nicht verhandelt. Was hat er ihm indirekt gesagt? Ich bin gekommen, um euch abzuschlachten. Ja? Jetzt, wenn die Leute das draußen hören, sagen, boah, der Prophet Muhammad a.s. ist brutal. Astaghfirullah al-Azim. Ja? Was sagte Isa a.s.? Was sagte Jesus? Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu stiften. Ich bin gekommen mit dem Schwert. Ja? Das haben alle Propheten des allmächtigen Gottes gesagt. Nur damit ihr seht, wie die Kuffar arbeiten und wie schlimm die Methoden der Kuffar sind. Also stärker als der Prophet Muhammad a.s. gab es nicht und wird es niemals geben. Die kamen zu ihm und sagten, ändere diesen Koran, dann sind wir bereit zu folgen. Ja? Rede nicht immer über die Hölle, so sagen einige Leute hier. Ändere das. Dann sind wir deine Freunde. Dann sind wir bereit. Die kamen zu ihm einmal und haben gesagt, ja Muhammad, bete. Also wir sind bereit, deinen Gott anzubeten, einen Monat lang, und du betest unser Gott einen Monat lang. Ja? Ein Deal. Ja? Demokratie. Dialog. Er sagt, niemals. Dann haben sie gesagt, wir sind bereit, deinen Gott ein Jahr lang anzubeten und du betest unser Gott nur einen Monat an. Dann kam direkt die Offenbarung von Allah. Ya ayyuhal kafirun. O ihr Ungläubigen. Ihr habt, also sinngemäß, ihr habt eure Religion, ihr habt euer Verderben und ich habe meine Religion. Es gibt keinen Dialog und es gibt keine Kompromisse. Hier geht es um Paradies oder Hölle. Damals kam jemand zu Umar radiallahu anhu und hat Umar ibn al-Khattab seinen Rücken gezeigt. Das waren Folter, Spuren von den Kuffar. Die Kuffar von damals waren richtig brutal. Jeder von euch kennt die Geschichte von Bilal radiallahu anhu. Die haben einen heißen Stein auf seinen Rücken in der Hitze von Saudi-Arabien draufgetan. Und wie gesagt, dieser Sahabi kam zu Umar und hat ihm seinen Rücken gezeigt, wie sie ihn gefoltert haben. Umar war wütend und nahm ihn zum Prophet Muhammad a.s. mit und sagte, schau mal, Prophet Gottes, was die Kuffar mit unseren Brüdern machen. Verfluche sie. Dann war der Prophet Muhammad a.s. sauer auf Umar. Er sagte, ja Umar, es gab vor euch Menschen, Gläubige, die mit der Säge abgesägt worden sind und sie waren standhaft und die sind auf La ilaha illallah gestorben. Die sind auf La ilaha illallah gestorben. Ja? Propheten wurden durchgesägt und die waren standhaft. Ja? Jetzt kommt einer und sagt, ja, das sind Sahaba. Das sind Sahaba. Sumayya war eine Frau. Abu Jahl hat sie auseinandergenommen. Ja? Und in einigen Überlieferungen, dass er sogar ein Schwert in ihr Genitalteilen reingesteckt hat. So brutal waren die. Sie hätte nur sagen brauchen, ich bin keine Muslimin mehr. Und das darf sie. Das darf sie. In so einer Situation darfst du sagen, dass du kein Muslim bist. Das Erlaubnis von Allah. Und sie ist gestorben, anstatt diesen Satz auszusprechen. Jetzt. Gibt es heutzutage die gleichen Menschen? Es gibt die. Und jeder von euch hat gesehen, wie Bashar al-Assad, möge Allah ihn vernichten, inshallah. Ja? Wie er die Muslime dort foltert. Jeder von euch hat das Video gesehen. Einer, haben sie in einem Grab oder in einem Loch reingetan und Sand drauf auf ihn getan, bis hier. Und sie haben ihm gesagt, sag, Bashar ist Allah. Ja? Mach Schirk. Was sagt er? La ilaha illallah. So oft haben sie versucht. Ja? Das sind die letzten Sekunden eines Menschen. Er hat auch Erlaubnis von Allah. Ja? In so einem Fall hat er Erlaubnis von Allah, zu sagen, was die Kuffar wollen, wenn sein Herz immer stabil ist. Aber Allah zeigt uns Zeichen. Dieser Mann ist gestorben, seine letzten Worte, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Könnt ihr euch vorstellen, das sind die letzten Sekunden, Sand bis hier, ja, und da kommt die letzten Tropfen, dann kannst du nicht mehr atmen. Und der sagt dir, sei Kafir. Ja? Sag, Bashar ist Allah. Astaghfirullah al-Azim. Bete den Turan an. Und der sagt, La ilaha illallah. Das ist ein glücklicher Mensch. Wo ist dieser Mensch? Inshallah im Paradies. Und wo wird Bashar landen, inshallah? Mit Pharaon, inshallah, in der Hölle. Und das ist das gute Ende und das schlechte Ende. Ja? Abu Jahl, der Sumayya getötet hat. Wo ist Abu Jahl und wo ist Sumayya? Sumayya ist im Paradies und Abu Jahl unter der Erde, in Sijjin, inshallah, der wird bestraft bis zum jüngsten Tag. Und am jüngsten Tag wartet auf ihn Strafe für Ewigkeit. Das sind die Ergebnisse von Al-Thabat al-Haq. Dass man standhaft bleibt, dass man beharrt auf die Wahrheit und dass man wirklich vom Inneren, aus seinem Inneren an das Paradies und an die Belohnung Allahs glaubt. Und jeder von euch kennt die Geschichte von Surat Yasin. Leider viele Muslime lesen die Surat Yasin, aber sie machen sich keine Gedanken darüber. Yasin, das ist ein Dorf oder eine Stadt. Allah hat zu dieser Stadt drei Propheten geschickt. Drei Propheten. Ja? Und die Menschen haben sie nur gequält und die haben an sie gar nicht geglaubt. Und dann kommt einer, ganz normaler Mensch, ganz einfacher Mensch, der kommt von einer großen Entfernung und sagt, ja kaum, oh mein Volk, warum glaubt ihr an diese Menschen nicht? Haben sie von euch Lohn verlangt? Ja. Und er sagt, ich bin der Erste, der an diese Menschen glaubt, an diese Propheten glaubt. Sie haben ihn getötet. Allah hat ihn direkt ins Paradies geschickt. Und als er reinging und gesehen hat, was Allah für Wohlstand für seinen Diener im Paradies vorbereitet hat, sagte, Oh, wenn mein Volk wusste, wenn mein Volk wusste, möge Allah sie recht leiten. Ja? Er hat für sie Bittgebete gemacht. Ja? Wie alt war er im Islam? Vielleicht eine Stunde. Eine Stunde. Und Allah hat ihn direkt ins Paradies geschickt. Ohne Beten, ohne Fasten, ohne. Ja? Eine Stunde. Und im Koran gibt es viele Beispiele für Menschen, die nichts getan haben, aber sie waren standhaft und sie haben auf die Wahrheit beharrt. Deshalb ist dieses Thema sehr, sehr wichtig. Es reicht nicht, dass wir Muslime sind. Wir wissen gar nicht, ob wir als Muslime sterben. Und wir sehen das. Wir sehen das jeden Tag. Eine Schwester, die Kopftuch trägt, hat angefangen zu beten. Nach ein paar Monaten, wal'iyadu billah, die ist ganz woanders. Ein Bruder, der angefangen hat zu beten, hat angefangen, den Islam zu praktizieren, hat die Sunna des Propheten a.s. angefangen zu praktizieren. Nach ein paar Monaten ist er komplett weg. Was ist mit ihm los? Ja, und das wollen wir jetzt behandeln. Weil davor müssen wir alle Angst haben. Und derjenige, der keine Angst hat, in die Hölle zu kommen, ist nur ein irrender Mensch und ein Käfer. In Surat al-Tawbah sagt Allah: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ich wiederhole die nochmal. Wenn euer Söhne, wenn euer Brüder und euer Frauen, euer Vermögen, euer Verwandten, euer Handel euch lieber sind als die Religion zu praktizieren, ja? Also wichtiger sind, in eurem Herzen an der ersten Stelle sind, ja, als Allah und seinen Gesandten und Jihad fi Sabilillah, dann wartet auf Allahs Strafe. Allahs Strafe sehen wir jeden Tag in den Häusern von den Muslimen. Er hat ein Haus gekauft mit Zinsen, obwohl er weiß, dass Zinsen haram ist. Aber trotzdem. Er hat irgendwie einen Scheich aus der Türkei angerufen oder aus Honolulu angerufen, der ihm ein Fatwa gegeben hat und gesagt, kein Problem, ein Haus darfst du mit Zinsen kaufen, ja, aber nicht damit handeln. Wo steht das? Wo steht das? Allah nennt hier Vermögen. Ja? Vermögen ist sehr gefährlich für einen Muslim. Und der Prophet a.s. hat uns davor gewarnt. Von zwei Dingen. Geld und Frauen. Das ist die größte Versuchung überhaupt. Das ist der Grund, warum Muslime in die Irre gehen. Das ist der Grund, warum Gelehrten im Islam in die Irre gehen und anfangen, Fatwas zu machen. Anfangen, über Allah zu lügen und über den Prophet Muhammad a.s.